Der Kaiser stampfte ärgerlich mit dem Fuß auf. »Ich weiß, Eure Majestät haben ihm eine Frist gesetzt, sind des Wartens müde«, sagte der Philipp Lang, während er dem Kaiser das seidene und mit Gold gestickte, aber schon ein wenig abgenützte Hemd reichte, das dieser des Nachts trug. »Wie die Sache ausgehen wird, das wird die Zeit weisen. Ich mein aber«, er zuckte die Achseln, »es gibt nur einen wahrhaftigen Goldmacher im Königreich«, fuhr er dann fort. »Und das ist der Meißeljude.« »Welcher Jude?« fragte der Kaiser. Er war vor das große, gusseiserne Kruzifix getreten, beugte die Knie, senkte das Haupt, betete und schlug das Kreuz. »Der Mordechius Meißel in der Judenstadt«, erklärte der Philipp Lang, als der Kaiser sein Gebet beendet hatte. »Der braucht den Vogel des Trismegistus nicht, dem der Fandel so verzweifelt nachjagt. Alle Dinge, die durch seine Hände gehen, werden ihm zu Gold. Wenn ich durch die Gnade Eurer Majestät 100 Gulden oder 50 hätte und ich gebe sie einem Bauersmann, so wird er sich Pflug und Zugvieh kaufen. Und was wird er damit gewinnen? Alle Tage ein Stücklein Brot mit Salz darauf, mehr nicht. Gebe ich sie dem Schneider unten auf dem Platz, so wird er feines Tuch aus Mecheln dafür kommen lassen, und mit diesem Tuch und mit Nadel und Schere wird er Tag für Tag sein Stück Gebratenes oder Gesottenes und einen Schoppen Wein dazu verdienen. Gebe ich aber die 100 Gulden dem Mordechius Meißel, so macht er im Nu 200 daraus. Und das, Eure Majestät, ist die wahre Goldmacherkunst.« »Dieser Jude ist ein sehr gefährlicher Mensch«, sagte der Kaiser. »Er steht mit bösen Geistern und Dämonen in geheimer Relation. Die bringen ihm das Gold.« »Darüber ist mir nichts bekannt geworden«, beeilte sich der Philipp Lang zu versichern. »Es ist mancherlei wieder ihn ausgesprengt worden. Die Leute sind ihm neidig, reden viel. Es ist aber sein untertänigstes Bitten und Begehren, dass ihm verstattet sein sollt, Eurer Majestät mit allem, was er besitzt, beizustehen und zu dienen.« »Will er die Taufe nehmen?« fragte der Kaiser. »Nein, das will er nicht«, gab der Philipp Lang zur Antwort und rückte dem Kaiser, der sich zu Bett begeben hatte, die Kissen zurecht. »In diesem Punkt ist er den anderen Juden gleich, die ein gar halsstarriges, heilloses und verdrießliches Volk sind, wie es schon die Heilige Schrift und die Chroniker bezeugen. »Und doch ist unser Glaub und Heil von den Juden hergeflossen«, sagte der Kaiser. »Ja, und darum muss man sie so, wie sie eben sind, in christlicher Sanftmut gedulden«, meinte der Philipp Lang. »Eure Majestät wünsche ich eine gute Ruhe.« Und auf einen Wink des Kaisers blies er die Lichter aus. Es gab außer dem Fandel noch einen anderen Goldmacher in der Prager Burg, den Anton Brauser, einen ungelehrten Mann, der sich aber auf die Kunst verstand, empfangene Stockstreiche in gemünztes Gold zu verwandeln. Dieser Brauser, ein Mann mit spitzem Kinn, plattgedrückter Nase und einem ehemals roten, aber jetzt ergrauten, borstigen Schnurrbart, war der Hofnarr des verewigten Kaisers Maximilian gewesen. Und der hatte an des Brausers einfältigen Späßen, unflätigen Reden und sonderbaren Einfällen so viel Vergnügen gefunden, dass er seinem Sohn Rudolf, dem Erben des Thrones, das Versprechen abgenommen hatte, den Anton Brauser niemals aus dem Dienst zu entlassen oder ihn aus seiner Nähe zu entfernen. Nun wollte aber der Kaiser Rudolf II. Keinen Hofnarren um sich dulden, und so hatte er den Brauser zum Ofenheizer in den kaiserlichen Gemächern gemacht. Und der Brauser hatte sich da reingefügt. Denn, so hatte er dem Kaiser gesagt, zwei Narren unter einem Dach, das täte nicht gut. Er fuhr aber fort, den Kaiser, wie er es gewohnt war, Herrlein, Junkerlein oder auch Gevatter zu nennen und mit ihm zu streiten und zu katzbalgen. Und wenn's dem Kaiser dann zu viel wurde und er ihm mit dem Stock den Rücken zerbläute, dann war der Brauser zufrieden und hielt still. denn er hatte nun Ursach, vom Kaiser Geld oder andere Gaben für die erlittenen Streiche zu fordern. Und sobald er sah, dass des Kaisers Zorn verraucht war, begann er zu schreien und zu lamentieren und verschwor sich, er werde es droben dereinst seinem lieben, verewigten Herrn klagen, wie es ihm in diesem Haus ergangen sei, das schlimmer sei als eines Henkers Gewölb, darinnen man die Leute foltert und tötet. Und das Drohen, Wehklagen und Lamentieren nahm kein Ende, bis der Kaiser, um endlich Frieden zu haben, und weil er wirklich daran glaubte, dass der Brauser bei dem verewigten Kaiser, der einst Klage wider ihn führen könnt, in die Tasche griff und die Sache über seinen Geldbeutel ausgehen ließ. Zu den Obliegenheiten des Brauser gehörte es auch, dass er in die Werkstatt des Jakobus van Dell, der keinen eigenen Bedienten mit sich in die Burg gebracht hatte, täglich große Lasten von Holz und Kohle schleppte und dort die beiden Schmelzöfen heizte, den großen, der Athanor genannt wurde, und den kleinen, der das Wichtelmännchen hieß. Nach beendeter Arbeit kauerte er sich oft in einem Winkel der Stube nieder, der die vielen sonderbar geformten Glasröhren, Flaschen, Tiegel, Fiolen, Brennkolben und Retorten des Alchemisten erregten seine Neugier. Mit Staunen und mit Entsetzen nahm er bisweilen wahr, wie eine Flamme, über die die Hand des Alchemisten hinglitt, in unbegreiflichem Gehorsam sogleich ihre Farbe wechselte und blau aufleuchtete oder safrangelb, grün oder violett. Er sah, dass die lodernden Feuerzungen den Alchemisten nicht zu sengen vermochten. Er spielte mit ihnen, sein Blick bändigte sie, sie waren ihm untertan. Weiter sah er, wie der Jakobus van Dell Glaskugeln aus einem Röhrchen blies und sie im Entstehen mit seinen Händen zu zarten, leuchtenden Gebilden formte. Diese feinen, schmalen und geschickten Hände hatten es dem Brauser angetan. Wie auch der auf französische Art gestutzte Bart des Alchemisten, sein feuerfarbener Rock und die weißen Haarsträhnen, die unter seiner seidenen Mütze hervorquollen. Um sich länger in der Werkstatt aufhalten zu können, suchte er sich nützlich zu machen, indem er den Blasebalg bediente, das flüssige Blei mit einem Eisenstab rührte und Schwefel oder Phosphor in einem Mörser zerstieß. Auch brachte er dem Van Dell das Essen aus der Küche und schlag eins auf die Nacht den mit Gewürzen zubereiteten Schlaftrunk. Es gelang ihm, das Vertrauen des Van Dell zu gewinnen, der ihn anfangs kaum beachtet und an ihn nur selten ein Wort verschwendet hatte. Die unterwürfige Ergebenheit, die ihm der Brauser bezeigte, musste einem Manne wohltun, der sich von Misstrauen umgeben fühlte, auf der Burg keinen wahren Freund besaß, ja überhaupt des Umgangs mit Menschen fast völlig entwöhnt war. Denn der Van Dell verließ nur sonntags die Burg, um in der Barnabitenkirche die Messe zu hören. Und zu ihm in die Werkstatt kam nur hie und da einer von des Kaisers Kammerherrn, der ihn hochmütig anhörte, wenn er von dem Fortgang seiner Arbeit sprach, und dann spöttisch fragte, wie lange er noch an seinem Süpplein kochen werde. So hatte sich zwischen dem Van Dell und dem Brauser mit der Zeit etwas herausgebildet, was man zwar nicht als Freundschaft bezeichnen durfte, denn dazu waren die beiden zu verschieden geartet, auch durch Stand und Herkunft allzu ungleich, wohl aber als eine Art Einverständnis. Der Brauser brachte dem Van Dell eine schrankenlose Liebe und Bewunderung entgegen, und der Van Dell vergalt sie ihm durch eine nachsichtige Zuneigung, wie sie etwa der Herr seinem etwas struppigen, dafür aber gehorsamen und guten Hund bezeigt. Dem Brauser gegenüber wurde der Alchemist, der sonst mit Worten karkte, bisweilen mitteilsam, während wiederum der Brauser, solange er bei ihm war, seine Narrheit und sein unflätiges Wesen in strenger Zucht hielt. Beide, der Alchemist und der Ofenheizer, waren, wie in vielen Dingen, so auch darin einig, dass nur für Leute, die zu nichts Gutem taugten und auch nichts Gutes im Sinne hätten, der kaiserliche Hof ein glückseliger Aufenthalt sei. Der Brauser hinterbrachte dem Fandel alles, was in der Prager Burg vor sich ging. Dass in der Hofküche, in der Kleider- und in der Silberkammer, ja sogar in der Hofkapelle, Geld und Geldeswert beiseite gebracht würden, und der Philipp Lang wisse darum und schwiege dazu, denn er bekäme von allem seinen Teil. Dass die Eva von Lobkowitz, eine schöne junge Person, die zur Audienz nicht angenommen worden war, als Stallknecht verkleidet in den Bereich der Burg gelangt und dem Kaiser zu Füßen gefallen sei und ihn um Gnade für ihren Vater gebeten habe, der im Schlossturm zur Ellbogen in harter Haft gehalten wurde. Der Kaiser habe den Hut gelüftet, sie mit ihrem Namen angeredet, sie aufstehen geheißen und ihr die Erfüllung ihrer Bitte zugesagt, sich die Sache auch in seinem Büchlein vorgemerkt. Dennoch habe er etliche Tage später den Grafen Sternberg, Oberstallmeister, zu sich befohlen und ihn hart angefahren, dass die Stallknechte ihm über den Weg liefen und ihn mit Bagatellen molestierten. Er sollte seine Leute besser in der Hand haben. Ein Koch, berichtete der Brauser, sei mit dem Bratspieß in der Hand aus der Küche gelaufen gekommen, habe sich ein Dutzendmal um sich selbst gedreht und geschrien, man sollt ihm doch um Christi willen helfen, der Bauch stünde ihm hinten, der Rücken vorn. Man habe ihn mit kaltem Wasser übergossen, da sei er wieder zur Vernunft gekommen, habe Bauch und Rücken zu seiner Zufriedenheit platziert gefunden. Zu des verewigten Kaisers Zeiten, sagte der Brauser, und die Tränen liefen ihm aus den Augen, sei er, der Brauser, unter 100 Klugen ein Narr gewesen. Jetzt aber bedürfte es unter 100 Narren eines Klugen und unter 100 Dieben eines ehrlichen Mannes. Der Jakobus Fandel erzählte dem Brauser, für den die Welt nicht weiterging als bis Beraun und von dort vielleicht bis Pissek und bis Rakonitz, von seinen Reisen in fremden Ländern. Wie er in Istanbul gewesen sei, der Metropole der Gelehrsamkeit, um dort die schönen alten Manuskripte zu studieren. Wie er dort Juden gefunden habe, die ihrem Gott abtrünnig geworden seien und einen anbeteten, den sie Aschmedai, den Herrn der Geister, nannten. Wie er dem ewigen Juden begegnet sei, der ihm wunderbare und sehr geheime Aufschlüsse über der Weltenlauf gegeben habe, ihn aber dann um ein kleines Zehr- und Reisegeld angegangen sei. Dass man den Felsen Sinai wohl sehen, aber nicht besteigen könne, denn er sei von riesenhaften weißen Skorpionen umzingelt und bewacht. Dass er ein Mittel zu finden sich getraue, um auf künstliche Art Salpeter zu erzeugen, aber dem Kaiser läge an Salpeter nichts, er wolle Gold. Wie er nach Venedig gegangen sei, um dem Geheimnis des rubinfarbenen Glases auf die Spur zu kommen, das die venezianischen Glasbläser besäßen, aber nicht preisgeben wollten. Welche Gefahren er dabei bestanden habe, wie ihm sein Vorhaben zuletzt misslungen sei und dass er dennoch hoffe, mit der Herstellung des rubinroten Glases dereinst zu triumphieren. Dass sein Leben allezeit großen Schwankungen unterworfen gewesen sei, sagte er, und der Brauser übersetzte sich diese Worte in seine eigene Sprache. Ja, meinte er, das kenne er, heute fetten Braten, morgen mageres Mus, so erginge es ihm auch, seit sein allergnädigster Kaiser Maximilian die Welt verlassen hätte. Und wie ihm nun sein gewesener Herr wiederum in Erinnerung kam, begann er zu weinen, zu flennen und sich die Tränen aus den Augen zu wischen, und der Fandel mußt ihm Trost zusprechen. »Es sei nun einmal auf Erden so«, sagte er, »dass der Träger der Krone aller Kronen auch nicht länger Bestand hätte als ein Bauernknecht.« Nun hatte der Jakobus Fandel einstmals dem Kaiser, der in einer üblen Laune die Alchemie verunglimpft und die Alchemisten allesamt Schelme genannt hatte, mit heftigen Worten widersprochen und ihm zugesagt, er werde ihm am St. Wenzelstag, der in Böhmen als ein großes Freudenfest begangen wird, einen Barren Golds 12 Pfund schwer überreichen als eine erste und geringe Probe dessen, was er in der Goldmacherkunst vermöge. Der Kaiser hatte ihn spöttisch gefragt, ob er sich getraue, seinen Kopf dafür einzusetzen, und der Fandel hatte gesagt, ja, das getraue er sich, und die Sache solle gelten. Er hatte das getan, weil er in seiner Ehre verletzt worden war, weil er nach den Mühen so vieler Jahre nun endlich auf dem rechten Weg zu sein glaubte, unedles Metall in edles zu verwandeln, vor allem aber, weil er für die kommenden Wochen eine besondere Konstellation der Gestirne vorhersah, die bisher nur selten sich ergeben hatte, dann aber ihm und seinem Werk immer im höchsten Maße förderlich gewesen war. Aber diese Konstellation ging vorüber. Der allem Neuen missgünstige Saturn war aus seiner fernen Abgelegenheit dem schuppigten Schwanz der Wasserschlange in seinen alten Bereich zurückgekehrt. Aber das große Magisterium, die Transmutation der Elemente, war dem Fandel nicht gelungen. Ja, er sah sich von diesem Ziel weiter entfernt denn je. Schwer lastete das dem Kaiser verpfändete Wort auf seiner Seele. Er hatte gehandelt wie einer, der mit den Sporen klirrt und kein Ross im Stall hat. Und je näher der St. Wenzelstag herankam, desto mehr verfiel der Alchemist der Sorge, der Angst und dem Trübsinn. Bisweilen stürzte er sich, wie von Furien gejagt, auf seine Arbeit, begann dieses und jenes und führte nichts zu Ende. Dann wieder saß er Stunden, ja tagelang müßig und starrte vor sich hin. Der Brausaer sah mit Kummer und Besorgnis die Veränderung, die mit seinem Herrn vor sich gegangen war. Er wußte sie sich nicht zu erklären. Und als der Alchemist wieder einmal die Schüsseln, die er ihm aus der Küche gebracht hatte, unberührt stehen ließ, da war's dem Brausaer zu viel. Und er drang in ihn, er solle ihm doch endlich sagen, was ihm Schlimmes widerfahren sei. Der Fandel schwieg und starrte vor sich hin. Als aber der Brausaer mit seinem Bitten und Drängen nicht nachließ, da bekannte er, wie übel es um ihn stünde, dass ihm sein Werk misslungen sei, dass er dem Kaiser seinen Kopf verpfändet habe und dass er nun fürchten müsse, ihn zu verlieren. »Ich müsste fort, sollt mich davon machen, aber wie kann ich's?« beendete er seinen Bericht. »Ich stehe unter Bewachung. Du hast's ja auch gemerkt, dass seit etlichen Wochen draußen auf dem Gang nicht weit von meiner Tür 2 Hakenschützen postiert sind, der eine rechts, der andere links. Und wenn ich sonntags zur Messe gehe, dann sind sie beide dicht hinter mir, lassen mich auch in der Kirche nicht aus den Augen. Verflucht das Schicksal, das mich in dieses Haus geführt hat.« Der Brausaer war ganz bestürzt und verwirrt durch das, was er da vernahm. Und anfangs brachte er kein Wort hervor. Er konnte nur röcheln und mit den Zähnen knirschen. Ein heftiger Schmerz saß würgend in seiner Kehle. Dann, als er endlich einen Gedanken fassen und etliche Worte finden konnte, ihn auszudrücken, bat er den Alchemisten, er solle doch die Sache noch einmal beginnen. Sie werde ihm gelingen, alles gelänge ihm. Er dürfe nur die Hoffnung nicht fahren lassen. »Diese Hoffnung«, sagte der Fandel mit einem trüben Lächeln, »ist eine eitle Hoffnung. Und wer sie hegt, der bäckt Brot aus Korn, das noch nicht gesät ist. Nein, Brausaer, ich bin ein verlorener Mann.« »So solltet ihr«, riet nun der Brausaer, »hinunter zum Kaiser gehen, ihn um Gnade bitten.« Der Alchemist schüttelte den Kopf. »Hast du den Kaiser schon jemals lachen gesehen?« fragte er. »Nein«, sagte der Brausaer, »ich habe ihn wohl oftmals in Zorn, aber niemals zum Lachen gebracht.« »Von einem, der nicht lachen kann, ist auch keine Barmherzigkeit zu erwarten«, erklärte der Alchemist. »Bei den Zyklopen und Bestien im allerdichtesten Wald ist mehr Gnade zu erwarten als von seiner Majestät dem Kaiser.« Der Brausaer wollte wissen, ob mit den Zyklopen die Kohlenbrenner gemeint seien. Aber dem Fandel stand jetzt nicht der Sinn danach, dem Brauser vom Ulysses und seinem Abenteuer in der Höhle des Polyphem zu erzählen. Und so sagte er nur, die Zyklopen seien keine Kohlenbrenner, sondern Ziegenhirten, aber wilde und gefährliche Leute von bösen Sitten. Dann wiederholte er, er sei ein verlorener Mann. »Beileibe nicht«, rief der Brauser, der seine Fassung wiedererlangt hatte. »Richtet nur zu, was ihr mit euch nehmen wollt, und für das andere lasst mich sorgen. Ich werde euch ungesehen in den Hirschgraben bringen und von dort ins Freie. Und wenn ihr in den Wald zu den Zyklopen wollt, so gehe ich mit euch. Vor Ziegenhirten fürchte ich mich nicht.« Der Alchemist bedeutete ihm, dass er nicht zu den Zyklopen fliehen wollte, sondern ins Bayerische. Dort habe er Freunde, die ihn aufnehmen würden. Aber dazu brauche er Geld, und er wisse sich keines zu beschaffen. Wenn die Red auf das Geld kommt, und der eine hat es und der andere will es, geht oftmals die Freundschaft in Brüche. Aber hier war es anders. »Ist es nur Geld?« meinte der Brauser. »Daran wird es uns nicht fehlen. Ich hab Erspartes und werde es heute noch um etliche Gulden vermehren.« Und er ließ den Fandel und ging, um noch einmal und, wie er glaubte, zum letzten Mal, beim Kaiser seine eigene Goldmacherkunst zu erproben. Der Kaiser war, als der Brauser zu ihm in die Kammer trat, in die Betrachtung eines der Gemälde vertieft, die er mit dem Geld, das von den Geschäften des Meißel herkam, bezahlt hatte. Er war guter Laune, sah den Brauser und nickte ihm zu. »Komm her«, sagte er, »und sieh dir das Bild an. Was siehst du da gemalt?«